Im Folgenden will ich zeigen, dass bisher auch alle konsequenten Kritiker in einem der allerwichtigsten Punkte des Leben Jesu Problems geirrt haben. Mit der von ihnen verkündeten Geschichtlichkeit des Stifters wird nämlich das Rätsel der Entstehung des Christentums riesengroß. Wie und vor allem wann soll denn das Christentum ohne Jesus entstanden sein? Über das Problem der Zeit sind sowohl Drews als auch Bauer und andere gestolpert. Ungemein geschickt hat das Christentum Zeit und Umstände seiner wahren Geburt und Herkunft zu verbergen verstanden. Wirklich gegeben als Schrifterzeugnisse über den Ursprung der christlichen Religion sind uns die Evangelien und die Apostelgeschichte. Hiermit liegt objektives Untersuchungsmaterial vor, an das die Kritik anknüpfen kann. Die Entstehung des Christentums ergründen bedeutet also, zunächst einmal die Entstehung der neutestamentlichen historischen Schriften klarlegen. Nach Bruno Bauer und Arthur Drews kommt als Entstehungszeit der in den Evangelien historisierten Christuslegende etwa die Mitte des 2. Jahrhunderts in Frage. Drews hat die Problematik dieser zeitlichen Ansetzung selbst deutlich gefühlt, denn ein solch früher Entstehungstermin bietet unüberwindliche praktische Schwierigkeiten, die beiseite zu schaffen er sich vergeblich abmüht. Er versichert zwar, der hiermit zur Verfügung stehende Zeitraum genügt aber völlig, um eine erdichtete Persönlichkeit für geschichtlich auszugeben, die um das Jahr 30 des 1. Jahrhunderts gestorben sein sollte, ohne besorgen zu müssen, dass der wahre Charakter dieser Persönlichkeit mit geschichtlichen Einwänden angefochten werden konnte. Wie man sieht, handelt es sich um folgende praktische Schwierigkeit. Wie war es denn nur möglich, dass um das Jahr 150 irgendeine religiöse Sektierergruppe in Jerusalem oder in Rom bei den ihnen feindlich gesinnten argwöhnischen Zeitgenossen mit einer total erdichteten Jesusgeschichte, die kaum mehr als 100 Jahre zurückdatiert war, unbeanstandet durchgekommen ist? Wie war es nur möglich, dass alle Welt um das Jahr 150 prompt auf den vorgesetzten plumpen Schwindel hereinfiel? Man stelle sich doch die Situation einmal kritisch in der Praxis vor. Die Evangeliendichter haben nicht etwa ein sorgfältig durchdachtes Erzählungswerk geliefert und für wahre Geschichte ausgegeben. Von der historischen Seite betrachtet, stellt der Evangelienroman ein stümperhaftes Machwerk ohnegleichen dar. Auch Drews muss das zugeben. Wie sorglos die Sektierer hierbei mit der wirklichen Geschichte umgesprungen sind und wie wenig ihnen daran gelegen war, eine Übereinstimmung mit den tatsächlichen Geschehnissen herzustellen, die einer etwaigen Nachprüfung auch nur einigermaßen standhalten könnte, darüber sind sich alle Forscher einig. Ist das nicht ein unerhörter Leichtsinn? Mit solcher erbärmlichen Fuscharbeit traten die Sektierer frohgemut vor das staunende Publikum, vor ihre Feinde und fanden allerseits gläubige Gemüter. Merkwürdig. Höchst merkwürdig. Die Angelegenheit gestaltet sich psychologisch immer rätselhafter. Blicken wir zuerst auf die ihren Geschichtsroman dichtenden Sektierer. Ihren Absichten gemäß müssen sie, wenn anders sie nicht von vornherein den Erfolg ihrer wunderlichen Bemühungen freventlich selbst in Frage stellen wollen, hinsichtlich der historischen Partien ihrer Dichtung auf möglichste Übereinstimmung mit der so nahen wirklichen Vergangenheit bedacht sein. Und tatsächlich waren diese Dichter, wie man aus den rein religiösen Partien ihres Werkes ersehen kann, keine Dummköpfe. Da sie also keine Dummköpfe waren, so musste bei ihnen unbedingt die Absicht obwalten und der gute Wille bestehen, Übereinstimmung mit der wirklichen Geschichte vor 100 Jahren in nur irgendwie erreichbarem Grade anzustreben. Was aber hören wir? Sorglos wie die Kindlein, unbekümmert wie Leutchen, denen am Erfolg ihres Tuns gar nichts gelegen ist, hantieren und spielen sie mit historischen Daten und Dingen. Um Übereinstimmung ihrer Fantasien mit der ehemaligen wirklichen jüdischen Geschichte ist es ihnen herzlich wenig zu tun. Sie hegen von vornherein gar nicht die Absicht, Übereinstimmung herzustellen. Sonderbar. Und nun betrachten wir auch die Sache vom Standpunkt des Publikums, das mit solcher Stümperdichtung als wirklicher Geschichte beglückt werden sollte. Und siehe da, auch dies Volk scheint nur aus leichtgläubigen Kindern zu bestehen, denn man nimmt die historische Gabe, dies verunglückte Machwerk, völlig arglos entgegen. Jedermann, sogar die erbitterten Feinde der Christen, fand die Geschichte, auch was die Orts- und Namensangaben betraf, in schönster Ordnung und Übereinstimmung mit der Wahrheit. Man muss wohl beachten, worauf es hier ankommt. Es handelt sich gar nicht in erster Linie um die vielen erstaunlichen Wunderdinge, die Jesus angedichtet wurden, sondern es ging um das Wagnis, man muss schon sagen, um die unglaubliche Kühnheit, den völlig ahnungslosen Menschen plötzlich die Historie eines Menschen aufzutischen, der überhaupt nicht gelebt hatte, sondern eine Ausgeburt der Fantasie war. Nicht eine Seele merkt den ungeheuren Schwindel. Höchst merkwürdig. Oder, sagen wir es endlich offen heraus, unmöglich. Dreves, der nun einmal die Entstehung des Christentums nicht noch später als etwa um die Mitte des 2. Jahrhunderts ansetzen kann, unterschätzt die Schwierigkeiten, nämlich die Faktoren der reinen Wirklichkeit, gewaltig, wenn er erklärt, es beruht auf einer vollständigen Verkennung der religiösen Denkweise des Altertums und insbesondere des morgenländischen Geistes zu meinen, die Christusgläubigen hätten bei der Darstellung der Geschichte Jesu sich von den wirklichen historischen Tatsachen bestimmen lassen und diese im Auge behalten müssen, und ihre Gegner hätten die Wahrheit ihrer Darlegungen mit der geschichtlichen Überlieferung vergleichen und dadurch die erdichtete Beschaffenheit der Jesusgeschichte erweisen können. So sieht nun aber die Sache in der Praxis denn doch nicht aus, und Dreves theoretisiert glatt ins Leere hinein. Man bedenke, gerade die Tatsache der Geschichtlichkeit Jesus sollte das überzeugende und werbende Moment der von den Sektierern propagierten neuen Religion sein. Auf wirklicher Geschichte, so rühmten sie, sei ihre vorzügliche Religionsneuigkeit basiert. In ihrer Romanserie ließen sie das den Evangelisten Lukas selbst gebührend hervorheben. Mit anderen Worten, sie forderten eine Prüfung der geschichtlichen Angaben ihrer Jesusdichtung selbst direkt heraus. Und da sollen die Männer vorher als verspielte Kindlein selbst nicht den geringsten Wert auf eine nur einigermaßen genaue Übereinstimmung der wirklichen Überlieferung gelegt haben? Nur völlige Dummköpfe hätten so handeln können, aber dies waren die Evangelienschreiber wahrlich nicht.